SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Vom Erdi Irmak. Wir haben einen neuen, recht verspulten Techno-Sound aus Holland vom Nava. Und der Zürcher, der Saab, gründet sein eigenes Label. Alles schön und kompakt zusammengefasst als A Radiant and a Vision. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Los ist SRF Virus, ich bin der Mental X, ich bin zuständig am Freitag zu oben für das Elektronische hier auf SRF Virus. Ja, mögen wir uns noch erinnern an den fantastischen Remix, den der Zürcher der Saab gemacht hat von Hot Sins 82 und der Joe Tivanelli. Mit dem hat er vor 2 Jahren endgültig seinen Durchbruch gehabt. Jetzt hat er gefunden, statt einfach immer nur auf den anderen grossen Labels seine Tracks zu releasen, mache ich doch ein eigenes. Und das Ganze gründet gerade mit einem neuen Album. Das Album heisst gleich wie das Label, nämlich Radiant. Und die besten Tracks davon stellt ihr jetzt oben vor. Anfangen die man mit recht einer verspulten Nummer, und zwar vom Sven Veth, Co-Produzenten Roland Flügel. Heisst jetzt Romancer. Ist ein Remix, den er gemacht hat für Tough City Kids. Schön, reiss ich mit. Viel Spass. We'll be right back. mehr gehört von den Mailänder von Mass. Eigentlich die erste Platte, die ich von diesem Duo gespielt habe, das müsste so 2003 gewesen sein. Der François Jablot, seines Zeichens einer damals von den bekanntesten DJs von der Schweiz, nämlich der Jab, hat mir das Projekt ein bisschen näher gebracht. Ich war total ein Fan gewesen. Irgendwann hat sich dann Mass in Versenkung verzogen. Und jetzt, es sind 2-3 Monate, releasen sie wieder sehr fleissig. Das ist ihre neue Scheibe Limnara, kommt in einem Monat auf dem ukrainischen Label D&D raus. so deep. Thank you. Wishness. Das Thema von der heutigen Episode Mentally Electronic. Und inzwischen sind wir bei den Wishness angekommen. Und da gibt es natürlich einen, der das hervorragend beherrscht. Nämlich der Erwin Irmak. Er kommt aus Istanbul. Und er produziert vor allem so auf kleineren Underground-Labels wie zum Beispiel Barock oder Balkan Connections. Aber jetzt mit seinem neuen Release geht er ganz große Weg. Einerseits hat er gerade ein kommendes Release von Sven Vedder Cocoon am Start. Auf der anderen Seite auf dem New Yorker Urhaus-Label, nämlich auf Defected. Und das hörst du genau jetzt. Das ist der Erwin Irmak aus Istanbul mit Wishes. Hintergrundinfos zu der heutigen Show bekommst du wie gewohnt auf srf.ch/Mentlex. We'll be right back. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental Illness. Mal heute oben mit in the Rotation sind Mambo Brothers mit Kasai auf Saved Records, Schnick van Schuli, Elsie's Label und was für eine Hypnose. Und es hat eigentlich alles drin, was der klassische Progressive House ausmacht. Unglaublich groovy Tribal Rhythms und natürlich dann die fantastischen Ethno-Vocals. Ein Track, den du sicher ganz viele Mal wirst hören und natürlich dann auch im Club. britische Elektronika mit internationalem Format. Nein, es kommt nicht etwa aus London, Frankfurt oder Berlin. Es kommt aus Zürich, nämlich von einem der Hive-DJs, nämlich Sub. Gerade mit seinem Remix, unter anderem für Hot Since 82, hat er ja wirklich alles gerissen. Er hat gefunden, dann machen wir doch einfach gerade ein eigenes Label, nennen es Radiant, und das ist einer von den alten Tracks, nämlich Turning a Point. Hintergrundinfos zum Sub und natürlich auch zu den anderen zwei Acts von der Woche. Das sind Nava, und wer ist der dritte gewesen? Genau, der RD Irmak. Das bekommst du auf srf.ch/mentlix. Gerade nach der Sendung bekommst du eine Playliste und den Podcast zum gratis downloaden. Dann hast du etwas fürs langes, hoffentlich wildes Party-Weekend. Schönes Wochenende. lobpreisen den DJ aus Moskau, den Ewan Rill, wieder einmal. Gerade schon letzte Woche hat er eine neue Scheibe von ihm vorgestellt. Und hey, der hat ja auch wieder einen Sound. Das ist seine neue Scheibe oder seine kommende Scheibe. Dreamcatcher heisst sie. Klassischer Progressive House Sound, aber wo er sich halt wirklich ganz klar produktionstechnisch unterscheidet von anderen DJs und Produzenten. Das sind halt hier unglaubliche Basslines, also sprich der Sound im Hintergrund, der so extrem treibend ist. Die ganze Playlist bekommst du nach der Sendung mit dem Podcast zum gratis Downloaden auf srf.ch/mentalx. Dort einfach auf Sendungen und auf den Download-Button klicken. Und das kannst du natürlich selbstverständlich auf iTunes oder auf der SRF Virus Apps. Radiant Intuition ist Thema von der heutigen Episode Mentalix Electronic und ich hoffe, du genießt das sehr milde Frühlingsabend und gegen das Wochenende soll es ja fantastisch werden. Einerseits wettertechnisch, auf der anderen Seite haben wir auch wirklich eine DJ-Legende, morgens oben in Zürich, wo ich schon 1992 zusammen mit ihm gespielt habe, DJ Hell. Gut, musikalisch unterscheiden wir uns doch inzwischen recht, aber seine DJ-Sets sind wirklich höchst amüsant. DJ Hell spielt morgens oben im Hive Club. Was sonst noch wo und wie genau passiert, das erfährst du noch eine gute Stunde in meinen Party-Tipps oder einfach in meinen Club-Selections. Juhu! We'll be right back. We'll be right back. höchste Zeit wieder mal für einen Shake-Klassiker. Und normalerweise, wenn ich so einen Klassiker Kiste reingreife, dann kommt meistens was uraltes raus. Aber das ist eigentlich nur gerade mal 4 Monate her. Und zwar auf Soundgarden Music. Soundgarden wiederum, das ist das Label von, mit dem DJ Nick Warren. Und das da ist ein absoluter Geheimtipp. Nein, natürlich jetzt nicht, weil jetzt ist der Track ultra bekannt worden, aber ist wirklich großartig. Das ist der Max Blade mit Avalon. eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.